Lektion 12. 12a. 12a. Два человека обсуждают новый проект. Was meinst du? Sind wir bis September mit dem Kieler Projekt fertig? Ja, sicherlich. Soll ich nach Kiel fahren oder fährst du selbst dorthin? Ich finde, du solltest nach Kiel fahren. Gut, dann kannst du in Wien bleiben und die anderen Projekte leiten. Genau. So, wie sieht's aus mit dem Kieler Projekt? Wir brauchen eine Bestätigung des Kostenvoranschlags. Ich warte auf einen Rückruf aus Kiel. Frag auch, ob sie dich unterbringen können. Ich halte es für ratsam, schon ein paar Tage vorher hinzufahren, um Kontakte zu knüpfen. Dann brauchst du also ein Auto. Als erstes muss ich mich um die Gewerbeanmeldung kümmern, damit wir ein Bankkonto in Deutschland eröffnen können. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Как ты думаешь, мы успеем с кильским проектом к сентябрю? Was meinst du, sind wir bis September mit dem Kieler Projekt fertig? Да, наверняка. Ja, sicherlich. Мне ехать в Киль или ты сама туда поедешь? Soll ich nach Kiel fahren oder fährst du selbst dorthin? Думаю, в Киль следует поехать тебе. Ich finde, du solltest nach Kiel fahren. Хорошо. Gut. Тогда ты сможешь остаться в Вене и руководить остальными проектами. Dann kannst du in Wien bleiben und die anderen Projekte leiten. Вот именно. Genau. Ну, как идут дела с кильским проектом? So, wie sieht's aus mit dem Kieler Projekt? Нам нужно подтверждение сметы. Wir brauchen eine Bestätigung des Kostenvoranschlags. Я жду звонка из Киля. Ich warte auf einen Rückruf aus Kiel. Спроси у них еще, смогут ли они где-нибудь разместить тебя. Frag auch, ob sie dich unterbringen können. Думаю, было бы неплохо, если бы я поехал туда несколькими днями раньше, чтобы наладить контакты. Ich halte es für ratsam, schon ein paar Tage vorher hinzufahren, um Kontakte zu knüpfen. То есть тебе понадобится машина? Dann brauchst du also ein Auto. Сначала я должен позаботиться о том, чтобы получить разрешение на ведение дела, чтобы мы могли открыть в Германии банковский счет. Als erstes muss ich mich um die Gewerbeanmeldung kümmern, damit wir ein Bankkonto in Deutschland eröffnen können.